Deutschlandfunk. Nachtradio. Und heute bedeutet das Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen DJ, einen Produzenten, Musiker aus England, der seit gut 10 Jahren auf internationaler Bühne agiert, dabei die musikalischen Stile wechselt und oft auch seinen Namen. Im Soundcheck-Thema steckt sein richtiger bürgerlicher Name. Bis 3 Uhr heißt es hier Beats und Bits und Big Band, elektronische Eskapaden mit Matthew Herbert. Said you hit the nail and not the head. Tried to chain me to the floor. Took the handle from the door. Won't you let me in? Yeah, start by admitting that something isn't right. Something isn't right. Look me in the eye. Tell me something isn't right in here. Know that something isn't right. Not right. I won't play the tune at all. Join an army, not a school. Fit the handle to the something isn't right in here. Know that something isn't right. Cover up when exposed you ought to. Wise up to the things they taught you. Cover up, it's an allied slaughter. Pucker up, it's a friendly torture. I won't follow you into the night. Choose your torch for a light. Chop the trees just to set them alive. I won't follow your scent in the night. There must be something wrong. I don't feel love. There must be something wrong. I don't feel love. There must be something wrong. I don't feel love. Because I ain't felt like this. Felt like this before. There must be something wrong. Something isn't right. There must be something wrong. Something isn't right. I don't feel love. Because I ain't felt like this. Felt like this before. Something isn't right. There must be something wrong. Because I ain't felt like this. Felt like this before. In diesem Soundcheck dreht sich alles um Matthew Herbert, geboren am 21. Februar 1972 und seit Mitte der 90er Jahre mit einer schier unübersichtlichen Zahl an Veröffentlichungen, seinen eigenen unter wechselnden Namen. Dazu kommt eine Vielzahl an Produktionen für andere, seien es Remix-Versionen oder auch ganze Produktionen. Zu einigem kommen wir im Verlaufe der Sendung, aber längst nicht zu allem. Auf seiner Website findet sich zum Beispiel eine ausführliche Diskografie mit weit über 100 Remix-Arbeiten. Also aus dem Riesenkosmos von Matthew Herbert Musik heute ein kleiner Ausschnitt. aber immerhin 2 Stunden. Eben zu Beginn das Anfangsstück Something Isn't Right aus Scale, dem aktuellen Album von Matthew Herbert. Hier jetzt aber 10 Jahre zurück, eine andere Baustelle unter anderem Namen als Radio Boy, Machine Learning to Walk. Thank you. Mit dem dritten Titel haben wir jetzt auch schon den dritten Namen verbucht, unter dem Matthew Herbert arbeitet bzw. gearbeitet hat. Nach Herbert, neues Album Scale und Radio Boy, zuletzt Dr. Rocket. Dessen Geschichte hat er vor 2 Jahren mit einer Compilation offiziell beendet. Darauf war auch das Stück eben The S, The E, The Two and The Three, zuerst erschienen 1999. Die einzelnen Namen standen in den 90ern für eine grobe musikalische Ausrichtung. Radio Boy bzw. Wish Mountain für Techno, Dr. Rocket mehr für Freistil Elektro und Herbert für House. Aber die spezielle Handschrift des Matthew Herbert ist sozusagen übergreifend und die Zuordnung zu den einzelnen Pseudonymen gar nicht immer eindeutig. In letzter Zeit konzentriert es sich ja sowieso auch auf Matthew Herbert oder nur Herbert. Ich sprach schon von mehr als 100 Remix-Produktionen, unter anderem für Björk, R.E.M., Zero Seven, The Breaks, Jessa Nova, Ursula Rucker, John Cale, Cinematic Orchestra, Die Sterne, viele andere mehr. Oder hier Beth Hirsch, die stammt aus den USA, wurde bekannt als Sängerin auf dem Album Moon Safari des französischen Duos Air. Danach brachte sie einige Alben unter eigenem Namen heraus, Folk im weitesten Sinne, aber im Remix von Matthew Herbert klingt es so, Nest Sensation. Nicotine, no nest in the sensation, blowing rings of smoke, no rest in the complacence. Why do we kill you? Where is your will in the dreams? Choking in your pillow, they're dizzy and I'm transition. Control me, to hold me, complete me in a sensation. Complete me in a sensation. Bye. Bei der Aufzählung einiger Matthew Herbert Remix Produktionen habe ich vorhin Moloko bewusst ausgelassen, denn in der vorhin schon angesprochenen langen Remix-Liste finden sich von 1996 bis 2003 immer wieder Einträge, also Moloko-Stück im Remix von Matthew Herbert. Diese Art Vertrautheit, Verbundenheit hat sicherlich mit dazu geführt, dass Moloko-Sängerin Roisin Murphy ihr Debüt-Solo-Album Ruby Blue heißt es und kam im vergangenen Jahr zusammen mit Herbert geschrieben und produziert hat, auf allen Stücken deutlich zu hören, wie eben bei Rama Lama in Klammern Bang Bang. Und wie groß die musikalische Welt unserer Hauptperson ist, zeigt jetzt Turning Pages. Mit diesem Stück begann 2003 das Album Goodbye Swingtime der Matthew Herbert Big Band. Thank you. Turning Pages aus dem Album Goodbye Swingtime der Matthew Herbert Big Band. Nachher im zweiten Teil daraus noch ein weiteres Stück, dann auch mit Gesang. Dass er diese ganz unterschiedlichen Stile überhaupt alle auf die Reihe bekommt, ist sicherlich auch ein Verdienst seiner frühen musikalischen Erziehung. Mit 4 begann er Klavier und Geige zu lernen. Später spielte er im Schulorchester, sang im Chor. Sein Vater arbeitete als Tontechniker bei der BBC und trug bestimmt das Seine bei zu einem durch und durch mit Musik durchtränkten Elternhaus. Hier mal wieder Dr. Rocket von 2001, My Little Brazilian Pony. Thank you. Thank you. Im letzten Jahr erschien das Matthew Herbert-Album Plat du Jour, ein Album voll von Samples, von Geräuschen, die sich um Nahrung drehen, eben zum Beispiel bei The Truncated Life of Modern Industrialized Chicken waren es unter anderem Legebatterien oder auch aufgeschlagene Eier. Über seine Haltung zu Sounds, zu Samples dann mehr im zweiten Teil. Bis zu den Nachrichten jetzt noch ein flottes Hausstück, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem 98er-Album Around the House. Und zwar Going Round, zusammen mit der Sängerin und seiner späteren Frau Dani Siciliano.